Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Pflegenotstand ist ein Problem, über das sich die Däninnen und Dänen überhaupt keine Gedanken machen müssen. Dänische Untersuchungen zeigen, dass ein Großteil der älteren Bevölkerung sehr zufrieden ist mit den Pflegeleistungen, die sie bekommen. Und überhaupt lohnt sich in Sachen Altenpflege ein Blick in den Norden. In Dänemark sind dafür nämlich die Kommunen verantwortlich. Altenheime und mobile Pflegedienste werden über hohe Steuern finanziert. Das heißt, wie viel oder wie wenig Geld ein älterer Däne oder eine ältere Dänin hat, spielt in der Pflege kaum eine Rolle. Und auch ein paar andere Dinge laufen im dänischen System der Altenpflege anders als bei uns. Miriam Arns. Wenn Birgit Bremann Kaffee in ihre feine Porzellantasse einschenkt, zittern ihre Hände etwas. Sie ist 83 Jahre alt und wohnt am nordwestlichen Rand Kopenhagens in einer einfachen Zwei-Zimmer-Wohnung. Auf dem Wohnzimmerschrank stehen Fotos von ihren Enkeln und Urenkeln. Weil ihr Herz schwächelt und nicht mehr ausreichend Blut aus ihren Beinen pumpen kann, braucht Birgit Bremann Kompressionsstrümpfe. Die hat die Pflegerin vom kommunalen Pflegedienst ihr heute, wie jeden Morgen, angezogen. Alle zwei Wochen werden die Fußböden vom Pflegedienst gesaugt und gewischt. Für all das muss Birgit Bremann nichts zahlen. Meine Kinder helfen mir manchmal. Natürlich helfen mir meine Kinder mit manchen Dingen. Aber es würde mir nicht im Traum einfallen, von ihnen zu verlangen, dass sie mich pflegen. Sie arbeiten ja auch und haben ihre eigenen Familien. Wie sollen sie dafür Zeit haben? Und warum sollten sie die Kosten für meine Pflege übernehmen? Ich habe lange genug Steuern gezahlt, um ordentlich behandelt zu werden, wenn ich alt bin. In Dänemark bekommt jeder ab dem Alter von 75 Jahren einen sogenannten vorbeugenden Besuch von einem kommunalen Gutachter. Stellt dieser fest, dass die Person Pflege oder praktische Hilfe braucht, bekommt sie die entsprechenden Leistungen gratis zugeteilt. Tine Rostgaard ist Professorin für vergleichende Sozialwissenschaften. Am Nationalen Forschungs- und Analysezentrum für Sozialwissenschaften, WIWE, beschäftigt sie sich vor allem mit der Finanzierung und Organisation von Altenpflege. Also die Tradition in den nordischen Ländern. In den skandinavischen Ländern ist traditionell der Staat oder in diesem Fall die Kommune verantwortlich für Serviceleistungen, die nah am Bürger sind. Das gilt vor allem für die Altenpflege, aber auch zum Beispiel für die Kinderbetreuung. Natürlich hilft die Familie auch. Aber besonders wenn es um die persönliche Pflege geht, dann möchten wir gerne, dass die Kommune kommt und uns hilft. Und die Kommune möchte gerne, dass die Alten so lange wie möglich zu Hause leben. Das wurde Ende der 80er Jahre eingeführt. Wir stellten fest, dass es teuer war mit so vielen im Altersheim. Also weiteten wir die mobile Altenpflege aus, damit mehr Menschen zu Hause Hilfe bekommen konnten. Damals führten wir auch das Prinzip ein, dass die Älteren so viel wie möglich selbst bewältigen sollen. Seit 2015 ist das Prinzip der Selbsthilfe in Dänemark gesetzlich festgelegt. Die Kommune muss älteren Personen, die sie für fit genug einschätzt, einen sogenannten Rehabilitationsverlauf anbieten. Etwa 10 bis 12 Wochen lang hilft dann ein Physio- oder Ergotherapeut den Alten, besser im Alltag zurechtzukommen. Zum Beispiel selber aus dem Bett zu kommen oder sich selbst Essen zu kochen. In Kopenhagen geht man davon aus, dass 80% aller, die Pflege beantragen, mit einem Rehabilitationsverlauf besser bedient wären. Auch Birgit Bremen muss ihre Kompressionsstrümpfe abends alleine ausziehen, selbst wenn sie das anstrengend findet. Seit 3 Jahren bekommt sie Hilfe vom kommunalen Pflegedienst. Und ich möchte am liebsten in meiner Wohnung wohnen bleiben. Hier lebe ich schon seit 60 Jahren. Ich habe keine Lust, ins Altersheim zu kommen. Sita List wohnt im Pflegezentrum Sølund in Kopenhagens Stadtmitte. Die heute 96-Jährige erinnert sich noch gut an die erste Zeit im Altersheim. Das wird Am Anfang ist es schwierig. Aber wenn man dann anfängt, sich mit den anderen Bewohnern zu unterhalten, wird es besser. Das muss man aber schon selbst machen. Wenn man einfach nur rumsitzt, verliert man den Anschluss. Von ihrer Einzimmerwohnung im 3. Stock aus hat Sita List Aussicht auf den nahegelegenen See. Das kommunal betriebene Pflegezentrum Sølund soll demnächst umgebaut werden und dann, genau wie alle neueren Altersheime in Dänemark, nur noch Zweizimmerwohnungen anbieten. Das mit Doppelzimmern oder noch schlimmer, das gibt's hier nicht. Die deutsche Krankenschwester Uschi Lingnau arbeitet seit 8 Jahren im Pflegezentrum Sylun. Da weiß ich nämlich, dass meine Mutter da wahnsinnige Angst vor hatte, dass sie eventuell in ein Doppelzimmer gesteckt würde. Das finde ich also sehr entwürdigend für alte Menschen, dass man die in ein Doppelzimmer steckt. In den 30 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, inzwischen in meinem Beruf, habe ich noch nie erlebt, dass es keine Einzelzimmer gibt. Was Uschi Lingnau außerdem am dänischen System der Altenpflege schätzt, dass Geld keine Rolle spielt, wie sie sagt. Die Miete für das Altersheim kann sich fast jeder von seiner Rente leisten. Wenn noch etwas fehlt, legt der Staat den Rest drauf. Professorin Tine Rostgor hat in mehreren Studien die Altenpflegesysteme verschiedener Länder verglichen. Ihr Ratschlag an die deutsche Politik für eine gute Altenpflege? Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sind das Wichtigste. In Skandinavien haben wir eine großzügigere Altenpflege. Sie wird vom Staat finanziert und wir geben dafür richtig viel Geld aus. Denn wir wissen, dass das der Familie hilft. Zum Beispiel können die Frauen so auf dem Arbeitsmarkt bleiben. Die Familien, für Kinder in den Gewerbearbeitsmarkt. Im Pflegezentrum Sylun ist Zita List hinunter ins Erdgeschoss gefahren. Heute steht ein Liedernachmittag auf dem Programm. Es werden Volkslieder und alte Gassenhauer gesungen. Begleitet auf dem Klavier von einer Musiktherapeutin. Ich liebe es zu singen. Überhaupt liebe ich Musik, vor allem Jazz. Musik gibt einem Lebensfreude.